Anlässlich des 68. Gründungstages der TVRK fanden in Vietnam, Angola, Ecuador und Nigeria Kundgebung, Freundschaftstreffen und Filmvorführungen statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Die Redner bezeigten auf den Veranstaltungen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die die wahre Macht mit den Volksmassen als deren Herrin gegründet und sie zu einem unbesiegbaren starken Staat weiterentwickelt haben, Hochachtung. Sie betonten dann, mit dem Marschall Kim Jong-un an der Spitze erziele das sozialistische Korea heute in der Revolution und beim Aufbau hintereinander bewundernswerte Erfolge.